G. Übung 2. Das schwierige Wort Heimat. 2a. Die Autorin Paula Kleber hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Auf der Suche nach Heimat, das für viel Diskussion gesorgt hat. Heute Abend hat der Moderator der Sendung Lesestunde die Autorin eingeladen, sich im Gespräch mit einem ihrer Kritiker auseinanderzusetzen, dem Autor Tilman Kuhn, dessen Bücher in den 70er Jahren zu den erfolgreichsten zählten. Hören Sie einmal, dann hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Wer sagt was? Guten Abend, Paula. Mutig, dass Sie der Einladung zu dieser Sendung gefolgt sind. Danke, gleichfalls, Tilman. Guten Abend. Schon sind wir mitten im Thema, weshalb sollte es mutig sein, ein Buch zu einem Gefühl zu schreiben, das zu den grundlegenden Gefühlen des Menschen zählt. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit, etwas, das einem in der Regel die Heimat geben kann. Wer behauptet das? Der junge Künstler, der in dem Dorf, aus dem er kommt, nur Feinde hat, weil er experimentelle Kunst macht? Die junge Frau, mit der niemand mehr spricht, weil sie mit einer anderen Frau zusammenlebt? Ich habe nie gesagt oder geschrieben, dass die Heimat immer identisch sein muss mit dem Ort, an dem man geboren ist. Aber Sie beziehen sich gerade in Ihren Beispielen auf soziale Kontakte und sagen, Menschen sind unglücklich, wenn sie sich ausgeschlossen fühlen. Eigentlich geben Sie mir damit recht, wenn ich sage, dass jeder sich nach Wärme und Geborgenheit sehnt. Und was mache ich, wenn ich sie nicht dort finden kann, wo ich lebe? Ich gehe weg und suche nach dem Ort, der für mich Heimat sein kann. Aber weshalb sagen Sie nicht einfach, ein Ort, an dem ich mich wohlfühle? Warum gleich Heimat? Wie viel Krieg und Unglück hat dieses Wort in der Geschichte schon gebracht, wenn es zu übertriebenem Patriotismus führt? Wir leben in einer globalisierten Welt und der moderne Mensch sollte sich an den Gedanken gewöhnen, überall zu Hause sein zu können. Und was denken Sie, wo dieser moderne Mensch einmal begraben sein möchte? Doch da, wo er sich heimisch fühlt. In seiner Heimat. Das kann dort sein, wo er herkommt oder dort, wo es ihn hingezogen hat, weil er an diesem Ort eine für ihn ideale Umwelt gefunden hat. Meiner Ansicht nach gelingt es den Menschen aber meist nicht, so einen Ort zu finden. Dann steht dieser gefühlsbeladene Begriff Heimat für den ewigen Ort der Sehnsucht. Nie realistisch, weil er ja weit weg ist. Und was weit weg ist, scheint mir viel wunderbarer, als wenn ich es aus der Nähe sehe. Da stimme ich Ihnen zu. Allerdings habe ich auch nie behauptet, dass es jedem glückt, seine Heimat zu finden oder ein völlig positives Gefühl damit zu verbinden. Im Gegenteil, es wird in unserer heutigen Welt sicherlich immer schwieriger, einen Ruhepunkt zu finden. Weltoffenheit ist gefordert. Mobilität. Globales Denken. Und die Entwicklung findet in einer rasanten Geschwindigkeit statt. Die alten Strukturen, die den Menschen früher Halt gegeben haben, verlieren heute immer mehr an Bedeutung. Die Familie, die Kirche, der Zusammenhalt der Menschen auf dem Land. Umso stärker ist der Wunsch vieler Menschen nach einer Möglichkeit der Identifikation. Tilman, ich muss mich entschuldigen, aber unsere Sendezeit ist zu Ende. Somit hatte Paula Kleber heute Abend das letzte Wort und ich hoffe, dass wir unsere interessante Diskussion in einer unserer nächsten Sendungen fortsetzen können. Nun zu unserem nächsten Beitrag.